Es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt nichts, das mich befreit. Wir bewegen uns immer weiter auf den Abgrund zu. Der Tag und seine Helligkeit gibt niemandem Ruhe. Viele Lügen machen uns den Tag schwer, und jeder Mensch glaubt, was er zuerst hört, immer. Zerstört ist der Himmel über dieser Welt. Ich entzünde ein Feuer, das für uns brennt. Es ist so schade, was hier passiert ist. Es ändert nichts daran, dass ich dich vermiss. Die Hirne sind von Frakturen übersät. Die Narben zieren die Seelen der meisten. Die Meister sezieren die Umwelt, fällen Bäume aller Wälder und bringen sich dann um. Toten tanzen mit der Hoffnung, und die Hoffnung stirbt vor unseren Augen. Wir verdrehen uns im Kreis umher und verlieren jeden Tag nur noch mehr. Gehirnzellen kreisen um den einen Gedanken. Am Ende können wir nicht mehr als durch diese Tür zu schwanken. In Albträumen werden wir uns rechtfertigen müssen. Sonnenschein drängt die Schatten weg. Wir schützen uns vor den ungerechten Schüssen. Essen Torten mit der Freiheit und werfen Eier und Tomaten auf den Mond. Die ersten Tage sind vorbei und zeigen, wie es hätte weitergehen können. Verliebte Paare halten sich in den Armen und verteilen Zärtlichkeiten der Öffentlichkeit. Verlieren ihre Hände in den Kleidern, Hosen, Brüsten, Ärschen, schlichtweg allen Löchern, die sie finden könnten. Es ist vorbei, es ist aus. Niemand mehr wird bei uns stehen. Es ist vorbei. Tief in mir spüre ich diesen Drang. Es ist nicht mehr lang. Die Silhouette schimmert im fahlen Licht. Das Leben wäre wieder schön, und wieder halte ich meine Hand nach dir, und wieder fühle ich unter den Füßen nichts als Staub. Rau ist meine Haut, meine Träume. Ewigkeiten auf eine Nachricht von dir. Ich weiß doch ganz genau, ich bekomme nichts dafür. Dort ist eine Chance von Selbstverständlichkeit. Meine Muskeln sind verspannt, mein Rücken still verklemmt. Meine Lunge brennt, ich werde nicht erreichen, was mir sind. Und dieses Ding, das sich Gefühl nennt, ist in meinem Körper schier verschwunden. Will wissen, ob ich noch lebe, und beiß mir auf die Zunge. Blut fließt meinen Hals hinab. Ich schreie unartikuliert. Mein Kreislauf zelebriert. Kindheitserinnerungen kommen auf. Sie schreien mir laut ins Gesicht. Lauf! Doch ich rühre mich nicht. dort vorne steht ein Stuhl. Auf ihm steht Leben geschrieben. Ich setze mich und werde von ihm verwiesen. Es ist das Vertrauen, das sich an diesen Baum stellt und sich erschießen lässt. Du hältst die Waffe des Mordes in deiner Hand und lachst. Nichts ist mir so wichtig wie diese Zweisamkeit. Du bringst leider doch nicht mehr rein als kalte Einsamkeit. Für mich ist es so schmerzlich, was du mir und uns antust. Was denkst du dir dabei, wenn du mein Bild ansiehst? Es tut mir so weh, deine Hand loszulassen. Wieso muss ich dich nur verlassen? Nacht bin ich vor menschlicher Kälte gestorben und werde auf einer Trage weggetragen. Trotz all dieser zweifelhaften Dinge sitzt ein Lächeln auf meinen Lippen. Ich denke an dich ein letztes Mal. Ich hoffe, dass du mich erhörst, denn eines weiß ich ganz genau. Auch wenn du nicht bei mir bist, bist du in meinem Traum.